Ja, tschüss, Thomas. Tschüss, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Nacht. Unser Thema, der sechste Sinn in der Technik, Volker Tarke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr als Festival, freie Themennacht, offene Runde. Bis morgen, tschüss.